Die feindseligen Kräfte, einschließlich der USA, haben vor, über eine internationale Finanzkontrollorganisation die Finanzsanktionen gegen die TVIAK zu verstärken. Im Zusammenhang damit gab der Sprecher des staatlichen Koordinationskomitees gegen die Geldwäsche und das Terrorsponsoren der TVIAK am 27. Juni Antwort auf die Frage des Journalisten der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur. Der Sprecher sagte wie folgt: Auf der Plenartagung der Internationalen Finanzaktionsgruppe gegen die Geldwäsche, die am 24. Juni in Busan, Südkorea stattfand, wurde eine öffentliche Erklärung verabschiedet. Darin behauptete man, dass die TVIAK das internationale Finanzsystem bedrohe und bestimmte die TVIAK wiederum zu einem Land, gegen das die Maßnahmen ergriffen werden müssen. Den Ländern, gegen die die Maßnahmen ergriffen werden müssen, ist der Finanzverkehr mit anderen Ländern verboten. Die internationale Finanzkontrollorganisation bestimmte die TVIAK wiederum zum solchen Land. Die TVIAK verurteilt es als ein inhumanes Verbrechen der feindseligen Kräfte, das die Souveränität und die Existenzrechte der TVIAK verletzt, aufs Schärfste. Die feindseligen Kräfte, einschließlich der USA, die sich wie besessen für die Isolierung und Erdrosselung der TVIAK und den Umsturz ihrer Staatsordnung einsetzen, missbrauchen nun sogar die internationale Finanzkontrollorganisation über Geldwäsche. Unübersehbar ist es in der angeblichen öffentlichen Erklärung, dass man kein einziges Wort über die aktiven Maßnahmen der TVIAK für die Erfüllung der internationalen Norm nach der Vereinbarung mit der Organisation erwähnt, nur von der Gefahr der Verbreitung der Massenvernichtungswaffen redet und ganz offen behauptet, dass die Bankkanäle in die TVIAK gesperrt werden sollen. Die USA und weitere feindselige Kräfte missbrauchen nun sogar internationale Finanzkontrollorganisation für ihre niederträchtige Kampagne. Das geht von ihrer unreinen politischen Absicht dazu aus, die Beziehungen der Zusammenarbeit zwischen der TVIAK und der Organisation, die sich gut entwickeln, zu sperren und die Finanzsanktionen gegen die TVIAK im Weltmaßstab zu erweitern. Vom konsequenten Standpunkt gegen die Geldwäsche und das Terrorsponsoren aus gründete die TVIAK im Einklang mit der internationalen Norm die Finanzkontrollverwaltung und das Finanzinformationsamt gegen die Geldwäsche, setzte ein Gesetz gegen die Geldwäsche und das Terrorsponsoren fest und schuf ein wohlgeordnetes staatliches System dafür. Nach ihrem Beitritt in ein Abkommen für die Verhinderung der finanziellen Unterstützung für Terror trat sie jüngst auch in die UNO-Konvention gegen die grenzüberschreitenden organisatorischen Verbrechen ein. Die TVIAK wird auch künftig aktive Maßnahmen gegen die Geldwäsche und das Terrorsponsoren ergreifen und weiterhin mit der Organisation zusammenarbeiten. Aber sie wird es niemals zulassen, dass die feindseligen Kräfte, einschließlich der USA, die Organisation für ihr unreines politisches Ziel missbrauchen.